Deutschlandfunk Kultur. Hörspiel. In den folgenden knapp 50 Minuten sind Sie mit Hermann Bohlens Hörspiel ganz nah am Tier. Am Tier im Wald. Wir wiederholen unsere Produktion aus dem Jahr 2017, der damals der Wunsch der Redakteurin zugrunde lag, Tiere fürs Hörspiel zum Sprechen zu bringen. Der Autor hat diese Idee verknüpft mit dem Wunsch eines Menschen, unbedingt mit Tieren in deren Sprache zu sprechen. Viel Vergnügen beim Zuhören. Ja, jetzt hört doch mal auf. Die größte Gefahr ist die, über die Straße zu gehen. Was heißt hä? Und die zweitgrößte? Hüte. Halt dich bitte raus. Hüte. Ja, sehr gut. Boah, können wir nicht irgendwie über was anderes reden? Die kommen hier abends an, stellen ihr Töff ab, schleichen durch den Wald. Und dann setzen sie sich still hin. Richtig. Wenn ihr Pech habt und der Wind steht falsch, bemerkt er sie gar nicht. Sie gehen vielleicht auch keiner geregelten Tätigkeit nach. Sie haben gar keinen richtigen Beruf. Ja, und eben das gestattet ihnen, ständig irgendwo im Wald herumzusitzen und zu warten. Und wir merken gar nichts. Aber komm, Franzin, erzähl du noch mal, wie das war. Wir spielen am Fluss, planschen und matschen, futtern zwei, drei Eicheln. Und dann ist da so ein Stuhl an der Ecke. Den haben wir nicht gesehen. Hüte. Den hat er mal gebaut und hier aufgestellt. Und vor 2 Stunden ist er gekommen und hat Platz genommen. Sucht sich einen von uns aus, der am Rand steht, schiebt seinen Hut zurecht und... Peng! Jackie, der Kleine von uns, bleibt liegen, während wir anderen durcheinander rennen, panisch gegeneinander, übereinander, bis wir die Flucht geschafft haben und im Dickicht sind, wo Mama auf uns wartet. Tja. Und nachher sitzen sie am Tisch bei ihrem Jägerfrühstück und sagen, ja, ja, ja, ja. Nö. Wie? Die reden so. Ja, ja, ja, ja. So versuchen die zu erzählen. Ja, ja. Das ist ein Akzent. Kauderwelsch. Die Bumm. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Das wäre nichts gewesen. Ja. Ja, jetzt hört doch mal auf. Was ist denn das bloß für ein Wesen? Im Grunde seines Herzens ist er traurig. Tief traurig. Und also trinkt er. Und trifft seinesgleichen und sie trinken alle zusammen. Die Hüte gehen vor und zurück. Ja, ja. Das Schlimmste an der Sache ist aber noch nicht mal das Schlimmste. Was denn? Das Schlimmste ist, wenn er Gesellschaftsjagd macht und mit einem Haufen Freunden kommt. Das Schlimmste ist, dass die nicht richtig schießen können. Ballern wie die Deppen. Dass sie welche von uns so verkrüppeln. Einer hatte mal nur 3 Beine. Lach ich mich tot, 3 Beine. Weil es ist ja überhaupt nicht zum Lachen. Kinder, das ist jetzt ernsthaft. Wir müssen unsere Fluchtfähigkeit erhalten. Mit einem Krüppel können wir doch nicht fliehen. Und was müssen wir da machen? Erklär's. Die beißen wir weg. Hey. Die beißt man weg? Ja. So ist das nun mal im Wald. Schweineheinz. Hörspiel von Hermann Bohlen. Er hat sich so angenehm langsam bewegt und klein gemacht. Er hatte was Sanftes, der Mann. Er hatte so eine einnehmende. Ich fand ihn plump. Lustig, wie er immer glaubte, der Spruch, komm, meine Dicke, sei vertrauenerweckend. Ein mittelalter Mann in einem kleinen Nest der ehemaligen DDR führt ein Doppelleben. Tagsüber ist er Elektriker. Abends, was soll er abends machen? Tja. Es steckt noch so viel Unruhe in ihm. Sehnsucht, Ehrgeiz. Wollen wir uns ein bisschen unterhalten, Heinz? Für mich war Torte tabu. Ich aß nur trockenen Quark und blieb trotz alledem stark. Schlechtes Programm. Heinz. Hä? Eines Tages merkt er, es zieht ihn zum Tier. Ein seltener Segelfisch, gibt für einen flüchtigen Moment sein Stelldichein ein. Willst du nicht mal wieder auf Jagd gehen, Heinz? Er wendet sich Kanarienvögeln zu, züchtet schwarze Schwäne, dann Hunde und schließlich wird er zur Sau. Ich geh unter Wildschweine. Guck mal, Heinz, guck mal. Er sucht Aufnahme in der Familie Schwein. Die Helga. Suskrofer. Ja. Und Hinterbackenbremse und Pfaffi. Suskrofer. Bleib doch hier bei mir. Wir können uns doch mit Wildschwein sprechen. Das hat noch keiner geschafft. Ja, Heinz, das ist ja interessant, aber... Er geht in den Wald und ruft wilde Schweine. Ich werde der Erste sein, der mit Suskrofer spricht. Wilde Schweine! Er kam so des Weges, zottelte da lang mit einem Eimer in der Hand. Was hat er denn in seinem Eimerchen? Erinnere ich mich. Hm. Ganz alter Ablenktrick. Eigentlich verdächtig von Anfang an. Ja, nee, Mensch mit Korthütchen. Achtung, der hat einen Hut auf. Ich war voll gegen ihn von Anfang an. Ich hab gleich gesagt, was macht der hier? Tschüss, Knecht. Der soll sich verpissen. Na, na, so stark war das nicht, was du gesagt hast. Ich dachte, mit wem würdest du dich gerne mal besprechen? Und so kam ich drauf. Wildschweine. Mm. Mein Mann ist Jäger. Er ist einfach so drauf gekommen, ohne Hintergedanken. Im Rahmen einer Ablenkfütterung. Ablenkfütterung, das ist, damit die Tiere nicht so die Kartoffelecke verwüsten. Und dann später, ach, was kann man da daraus vielleicht mal machen, ne, Heinz? Tja. Nachdem er sich eine Ablenkfütterung beim Nachbarn angeguckt hat, beginnt unser Mann mit der Arbeit im eigenen Revier. Gibt da Wildschweine. Obacht, Leute. Das ist Grover. Ich hab was gerochen. Und ich hab was gehört. Stopf's mal die Kleinen an da. Oh Mann. Oh nee, schon wieder. Scheiß Pilzsammler. Kann man nicht mal in Ruhe. Nur zu sehen ist nichts. Doch, da ist was. Da ist was. Da ist was. Ab in die Deckung. Ab in die Deckung. Ab in die Deckung. Ab in die Deckung. Ab in die Deckung. Ab in die Deckung. Ab in die Deckung. Wilde Schweine. Jeden Nachmittag nach getaner Arbeit nimmt Heinz sich einen alten Blecheimer. Lass mal runter im Vierfüßler. Füllt ihn mit Mais und fährt mit seinem Auto davon. Platt machen wie eine Flunder. Sein Ziel? Interessant machen. Eine verborgene Lichtung im Wald. Hier ist gut. Hier stimmt alles. Komisches Tier. Mal sehen, wie man mit denen spricht. Riecht wie ein Mensch und geht auf allen Vieren. Wo sind sie denn? Was ist das denn für einer? Wilde Schweine. Auf allen Vieren mit Hut? Das ist doch was Oberfaul. Ich krabbel dich mal hier lang. Wo sind sie denn? Wilde Schweine. Nach einigen Wochen glaubt er, sie schon ganz in der Nähe im Dickicht zu hören. Ich spüre das. Während er noch mitten auf dem Platz seinen Mais ausstreut. Wo seid ihr denn? Komm, komm, komm, komm. Schweine? Hier sind welche. Guckt euch den Fettwanst an. Fettkugel. Ah, lasst euch ruhig Zeit. Was ist denn mit dem? Ich bin Heinz. Je suis eins. Je suis eins, das klingt schön weich, ja. Französisch. Ist der krank? Nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. Der ist so. Der ist so. Der ist so. Wenn wir mal ein bisschen näher ranreihen, so kennt man dich ja gar nicht. So was. Scheiße, du Hass. Wen haben wir denn da? Ja, wer bist du denn? Komm, mein Digga, komm. Geh da nicht so dicht dran. Bin schön dralle. Bist du die Dralle, ja? Ey, Dralle, bist du die Dralle? Halt die Klappe. Komm, Dralle, komm. Ich versuch mal, dieses harte K wegzulassen. Das schreckt ab. Om, meine dicke... Was quatscht der denn da? Om. Wollen wir mal ein bisschen näher ran? Om. besondere Vorsicht. Selbst- und Eigensicherung. Entschuldigung, wer hat wen beobachtet? Was? Er doch uns, naja, und nicht wir ihn. Na, wir ihn auch. Kam in der Dämmerung an, immer zur gleichen Zeit, spionierte uns aus, summte. Er machte Geräusche mit dem Mund. Der Trick war, ich habe mit denen gesprochen. Onki, Tofi, Flitz, bum bum. In ihrer Sprache. Und wir hockten im Busch, hielten die Nase in den Wind und hörten uns das Gebrabbel an. Onki, Tofi, Flitz, bum bum. Das ging so über Wochen. Das war Missing. Was? Missing. Kenne ich von einer Tante aus dem anderen Revier. Ja? Onki, Tofi, Flitz, bum bum. Nach 14 Tagen kamen von denen schon die ersten Laute der Anteilnahme und Verständigung aus der Gruppe der Kontaktlaute. Honki. Honki. Tofi, Flitz. Tofi, Flitz. Bum bum. Bum bum. Wer sagt's denn? Oh. Schon besser. Hier ein bisschen. Gib meins, Leute. Meins, Leute. Meins, Leute. Meins, Leute. Super. Jam Flugi hi Postbonik Flugi Heinz. Aber wenn die kommen. Mist, ey. Alle wieder weg. Na, bloß nicht entmutigen lassen. Ich spreche mit Suskova. Das war natürlich ein Statement. Du musst ja wissen. Na, entschuldige mal, mitten im Winter, wenn die Böden gefroren sind, streut dieser Heinz Mais und krabbelt herum. Also, was macht ihr? Hm? Rennen. Ja. Ja, genau. Hallo, alter Wichser. Haben Sie vielleicht was zu essen? Wir sind arme Wildschweine. Wir leben im Wald. Den Moment werde ich meinen Lebtag nicht vergessen. Kommen diese vergnügten Kerlchen auf mich zu und grunzen mich fröhlich an. Und sofort war da diese überwältigende Intelligenz. Sie sagten nicht, hallo, Miam-Miam, hast du Miam-Miam? Sondern fragten mich präzise, entschuldigen Sie bitte, wo ist der Mais her? Können Sie uns das Feld sagen? Das bringen nur Schweine. Sowas. Ja. Bringen nur Schweine. Der Plan meines Mannes war zunächst mal Futterkontakt aufzubauen. Und wenn wir den haben, dann kann man daran arbeiten und das dann weiterführen. Dann wissenschaftlich rangehen. Nee, Heinz, erstmal kommt der Sozialkontakt. Haben wir doch alles. Futterkontakt, Sozialkontakt, Aufnahme in die Rotte, ständiges Rottenmitglied. Richtig, ja. Sozialkontakt ist zusammen kuscheln, spazieren gehen, Körperpflege. Also, wenn man zusammen ist, auch ohne Futter. Beim Futterkontakt gibt es ja nur Kontakt, weil es was zu futtern gibt. Wenn Sie Sozialkontakt haben, brauchen Sie kein Futter anzubieten. Man mag sich. Einfach so. Ja? Ja. Wo bleibt er denn? Ist doch längst überfällig, der Schelch. Wie spät? Schon nach. Nach vor. Heinz. Jetzt lasst euch nicht so gehen. Ich hab Kohldampf. Ist auch mal schön, so eine kleine Zwangspause. Da könnt ihr ein bisschen Körperpflege machen. Und wieso gehen wir nicht raus aufs Feld und legen den Acker um? Zu gefährlich, zu kräftezehrend, zu unnötig. Wenn der Knochen doch zum Hund kommt. Habe ich da was von Hunden gehört? Also hier keine Hundewitze, ja? Das war kein Witz. Rita, komm, putz mir ein bisschen die Schwarte. Immer ich. Du sollst nicht meckern, wenn ich dich rufe. Ja. So, Los, brav. Ja. Oh. Ah. Das habe ich gern. Das ist schön. Heinzel trabt an. Der roten Lada! Na endlich! Der rote Lada! Achtung! Hallo? Ihr braucht euch gar nicht zu verstecken. Ich weiß, dass ihr da seid. Guten Tag. Schönen guten Tag. Hallo, meine Süßen. In weniger als 3 Monaten hat Schweineheinz stabilen Futterkontakt zu einer freilebenden Rotte Wildschweine aufgebaut. Oh, wie er wieder riecht. Na du, wie geht's? Na, meine Dicke. Könntest dich mal was mitgebracht, putzen. Ja? Lecker Mais. Eisen bleibe ich gleich mal ganz hier vorne. Nee, Schnecke. Oh, erstmal bin ich dran, ja? Sieh zu, dass du Land gewinnst. Ich möchte auch mal. Das ist schon was Besonderes, Frau, von einem Pionier zu sein. Ich meine, das, was Heinz macht, erlebt man ja nun nicht alle Tage sowas. Das ist schon Forschung, würde ich mal sagen. Von daher volle Unterstützung. Soweit meine Arbeit im Stellwerk das zulässt. Vor wenigen Jahren erst war es Menschen gelungen, sich unter Gorillas zu mischen. Unter Graugänse, Hyänen, Schimpansen. Es war geradezu Mode, das Verhalten von Tieren durch Einschleichen in ihre Sozialverbände zu studieren. Auch Wildschweine waren schon einmal Gegenstand einer solchen Unterwanderung. Also nee, an Wildschweine hat sich noch keiner herangetraut. In den 50er Jahren. Nicht, dass ich wüsste. Im Weserbergland. Wie und mit welchen Lauten die sich in freier Wildbahn verständigen, Ein Volksschullehrer samt Frau und Tochter von einer Rotte Wildschweine aufgenommen. Dann kam Heinz. Ich finde aus, wie die kommerzieren. Ja, Heinz. Er näherte sich den Tieren täglich in einem roten Lader. Mein Traum war von jeher mit Wildschweinen leben. Deren Geheimsprache lernen, die sonst kein Mensch versteht. Also in dieses Reich der Sauen einreisen. Das ist so, wie andere Menschen davon träumen, mit Grizzlybären zu sprechen. Die Forschungsergebnisse, die Heinz erzielt, können sich durchaus sehen lassen. Dass es sich bei der Rotte um einen Familienverband handelt, dass Bachen ihre Rauschzeit synchronisieren. Alles böhmische Dörfer in der Wildbiologie vor Heinz. Wildschweine rotten sich nicht zusammen. Das wusste ich schon nach ein paar Tagen in der Rotte. Lupenreiner Familienverband hier. Ja. Alle miteinander verwandt. Richtig. An der Spitze Wildschweinmutter. Die hier. Undistanziert. Dann die zweite Garde. Ihre Wildschweintöchter oder Bachen der zweiten Generation. Dann der dritten Generation. Das sind die Überläuferbachen. Und dann nach der Urenkelgeneration schließlich das Heer der Frischlinge. Jemand, der nicht zur Familie gehört, wird von der Familie nicht aufgenommen. Der wird weggebissen. Richtig. Wenn irgend möglich, beendet Heinz seine Arbeit als Elektriker und eilt zu den Sauen in den Wald. Ich gehe dann mal wieder. Dazu bewaffnet er sich mit Kamera, Notizblock und mehreren Eimern Mais. Heinzelmann, bleib heute mal hier. Wir machen es uns schön. Ach so, im ja, Westfernsehen nee. Ist ein Sielmann auf dem Programm über Eichhörnchen. Den kannst du dir angucken, der ist toll. Ja, aber doch nicht alleine. Du. Heute bleibst du mal hier. Ich werde erwartet. Ich kann doch nicht einfach hier bleiben. Ja, ich warte auch, Heinz. Ich warte seit Monaten auf einen schönen Abend mit dir. Uschi, Die Schweine drehen durch vor Sorge, dass mir was zugestoßen ist. Ja, könnte passieren. Was? Seit einem Monat wäschst du dich nicht mehr. Seit 3 Monaten bist du jeden Nachmittag und Abend fort. Wie lange soll das... Der Kontakt ist doch inzwischen stabil. So die Schweine kennen mich schon. Etwas Sozialkontakt habe ich auch aufgebaut. Von daher schätze ich mal, in 3 Monaten, wenn ich mich hinlege, kommt eins und putzt mir die Schwarte. Da kannst du dich doch jetzt nicht einfach in den Weg stellen und sagen, einfach mal später kommen. Vielleicht mal wieder tanzen? Die Rotte dreht durch, das ist der absolute Horror für die. Die stellen ihre Uhren nach mir. Ich sag ja auch nicht, dass du es aufgeben sollst. Gerade sammle ich erste Beweise, dass Bachen ihre Rausche synchronisiert. Und jetzt lass mich durch. Und was ist mit meiner Rauschzeit? Du weißt ja nicht mal mehr, wie eine Frau oben ohne aussieht. Mach mal Licht. Ja, oder halb angezogen. Oder? Nee, nicht halb. Komm mal her. Ach, Heinz, du bist ja ganz ungenau bei mir. Du weißt ja nicht mal, wie viele Brüste eine Frau hat. Doch. 3. Und eine Wildsau? Da kannst du nicht mit, die hat 10. Ich könnte dir doch helfen. Ich könnte zum Beispiel... Nee, nix. Ich muss. Von der Fachpresse als Sensation gefeiert, wurde meine Entdeckung der Rauschsynchronisation, welches die gleichzeitige Paarungsbereitschaft aller Bachen bezeichnet. Du hast doch gar keine Ahnung. Um das zu beweisen, habe ich die Führungsbache meiner Rotte mit einem künstlichen Duftstoff außerhalb der Paarungszeit rauschig gemacht. Wenig später konnte ich beobachten, dass auch die übrigen Bachen rauschig waren. Eben. Und mit ihren Drüsen im ganzen Revier Informationen an die Keiler verteilten. Wir sind hier 6 rauschige Wachen und so weiter. Damit hatte ich eindeutig bewiesen, dass die Führungsbache die übrigen Wachen zur Brunft bringt. Uschi schnappt sich ihr Fahrrad und fährt spätabends in den Wald. So, Freundchen. Mal gucken, was der Pionier da draußen so treibt. Und los. Sie hat nur eine ungefähre Vorstellung, wo sich die Stelle befinden könnte, an der Heinz und die Rotte sich täglich ihr Stelldich eingeben. Heinz! Heinz! Heinzelmann! Gott, diese Dunkelheit. Heinzelmann! Wo bist du denn? Da ist was. Schweine. Ab in die Deckung. Wie weit ist es denn noch? Da hinten wird's heller. Heinz? Was ist jetzt los? Uschi? Manometer, was machst du denn hier? Wollt mal gucken, was du so treibst. Komm doch mal hoch da, die sind doch alle weg. Du brauchst doch jetzt nicht mehr da unten rumzukrabbeln. Also was Blödes. Weißt du, was du gerade gemacht hast? Allerdings. Heinz ist sauer. Du hast gerade die Arbeit von 5 Monaten vernichtet. Ach ja, so wenig nur? Du dumme Gans. Na, ich helfe dir. Ich setze mich mitten in die Schweinereien, dann akzeptiert mich auch der Herr Professor. Was redest du für einen Stuss, du? Ich habe in dem Buch gelesen, das bei dir auf dem Nachttisch lag. Bitte? Richard Finke, der Oberlehrer, von dem du die Idee geklaut hast, Rottenmitglied zu werden. Aber der hat seine Frau und seine Tochter mitgenommen. Ich habe die Fotos gesehen. Ich bin das jetzt ganz schnell nach Hause. Hast du verstanden? Ich habe die Fotos gesehen. Dann sprechen wir. Was? Also. Jetzt wird er auch noch grob. Schubst mich doch nicht, du Grobian. So ist das nun mal im Wald. Schubst mich der eigene Mann. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Das Leben könnte so schön sein. Hier in der Natur. Mit unserem schönen Zuhause. Uschi ist traurig und gleichzeitig zornig. Schweinepriester. Betröppelt schleicht sie nach Haus. Uxu ifludu fnagnaf. Flacknarf. Ja, ja, du Arschgesicht. Streu dein Mais und halt die Gusche. Die verstehen mich. Om, meine Dicke, om. Danke, Wichser. Freundschaft. Was? Freundschaft. Oh, ja, süß, du Kleine, freust du dich? Ja? Ich hab fein. Ist keiner was? Oh, guck hier. Was? Was sagt der da? Mit einer Engelsgeduld und ruhigen Bewegungen erarbeitet sich Heinz wieder das Vertrauen der Wildschweine. Komm her, du kleines Schweinchen. Jetzt bin ich erst mal dran. Willst du mich um den Finger wickeln, was? Nee. Alte Ratte. Spielt sich mal wieder mächtig auf, der Autofahrer. Nicht so schüchtern. Jetzt werden wir mal den Spieß umdrehen. Ja? Hau ab! Was ist das denn? Attacke! Hey, lass das! Hilfe! Hey. Kuss dich! Immer häufiger sieht man Heinz mit einer Filmkamera hantieren, die er mit einer selbstgelöteten Funksteuerung auslöst. Diese hinterfotzigen Angriffe. Auf die Weise filmt er sich im Kreise der Wildschweinrotte, dokumentiert Experimente, die in der Verhaltensforschung und im Nachmittagsprogramm des DDR-Fernsehens großes Aufsehen erregen. Gefilmt wurde auf 16 mm Orbo Color 15 und den sowjetischen Kameras Krasnogorsk 2 und 3. Als Stille stand mir das Meyer-Görlitz Orestigor 300 mm und 500 mm zur Verfügung. Eines Tages führt Heinz ein Experiment durch. Direkt vor dem Schwein Dralle legt er sich nieder und verschränkt die Arme hinterm Kopf. In Wildschweinkreisen die Aufforderung: Putz mir die Schwarte an das rangniedere Schwein. Na, Dralle? Na, du komm. Wie reagiert das entsetzte Wildschwein? Putz mal ordentlich. Nach einem Moment der Verwunderung setzt Dralle ihre Rüsselscheibe in Bewegung und putzt Heinz die Schwarte. Frohlockt schon. Ich ekel mich vor diesem dicken... Hurra, ich bin ein Schwein. Herrlich, oh, wie das killert. Oh, das tut gut. Auf den davon entstandenen Bildern ist zu sehen, wie Heinz seinen Triumph selbst kaum fassen kann. Zum ersten Mal in der Geschichte der modernen Menschheit ist von einem Menschen Sozialkontakt hergestellt worden zu einem freilebenden Wildschwein. Ich bin ein Schwein! Die sowjetische Krasnogorsk-Kamera war dabei. So, wer will noch mal, wer hat noch nicht? Na, sag mal, du bist ja ein ganz hungriger Bengel, was? Na, hier? Na, komm her, Bürsch, jetzt nehme ich dich mal auf den Arm. Komm. Hilfe! Hey! Lass mich runter! Halt mir! Ey, nee, das geht absolut nicht. Jetzt los. Familienrat! Hat er dich angefasst? Ich hab's gesehen. Ich hab's Familienrat. Familienrat. Familienrat. Familienrat. Was wir eben gehört haben, war ein Laut aus der Gruppe der Such- und Kontaktlaute. Absolut nicht. Er wird von allen Familienmitgliedern verstanden. Gleich werden wir eine Zusammenkunft der Rotte beobachten mit einer gemütlichen Plauderei. Ich sag ja, der hat einen Hut. Ich glaub, der Spinne. Fixer. Jetzt mal Ruhe. Wieso gehen wir nicht? Wir sind alle etwas angespannt. Gucken immer nervös, wo ist Onkel, was macht Onkel. Und es ist auch gut so. Aber es gibt bisher keinen Grund zur Panik. Franzin, hast du verstanden? Er hat mich angefasst. Mich auch. Na ja, mein Gott, mich hat er auch angefasst. Na und? Ach nee. Wen hat er denn bisher schon alles angefasst? Dich? Dich? Dich? Was ist mit dir? Du? Du? Hä? Na, das sind ja alle, würde ich mal sagen. Mit Ausnahme von dir. Dich fasst keine Sau mehr an. Tja. Eine Sache noch. Ich habe vorhin beobachtet, wie eine von uns Heinz geputzt hat. Wer war das? Du? Unglaublich. Du? Nee. Also du nicht? Ich nicht. Sie, ja. Stimmt das? Stimmt. Nee. Da hatte sich Heinz direkt vor mir niedergetan. Da war klar, ich putz ihn, sonst beißt er mich weg. Was mir jetzt noch fehlt, Komma, ist die Rolle der Führungsbacher. Klingt vielleicht übergeschnappt, aber ist doch sehr lästig, Komma, sie ständig vor Fleckers Angriffen in Sicherheit zu bringen. Punkt. Oh, ich habe den Futterkontakt weiter ausgebaut und schon mal ein bisschen Sozialkontakt vorgemacht. Mal das Gerät aus. Erstmal guten Abend, würde ich sagen. Ja. Und dann würde ich sagen, Vollbart. Nee, nix. Wie riechst du denn, Heinz? Völlig zerkratzt bist du auch. Gestern hat mich zum ersten Mal Dralle geputzt. Ja und, was ist mit Abendessen? Früher hast du einfach mal eine Keule mitgebracht, einen Rehrücken, Frischling. Uschi, ich erzähl dir von der Weltsensation, dass ich als erster Mensch Sozialkontakte zu einer Rotte Wildschweine habe und du fragst nach... Wozu ist denn die Jagd da? Ach komm, wenn es dich nicht interessiert. Doch, das interessiert mich schon, aber weißt du... Versuche zusätzlich die Rotte auf Tagesaktivität umzustellen. Da kann ich auch besser filmen. Hör zu. Und mit dir zu Abend essen. Ja, aber bloß das geht nicht von einem Tag auf den anderen. Zu hart für die Damen und Herren Wildschweine, das essen mal ein bisschen früher. Herren gibt's bei uns keine. Wildschweinrotte ist eine reine Frauenangelegenheit. Ach ja, stimmt. Aber was machst du denn da mit dem Mann? Wo? Als Kerl unter all den Frauen. Aber unter Wildschweinen gibt's auch die Grenztiere. Die sind eben nicht Mann, nicht Frau. Das geht direkt in beide Richtungen. Kannst du meine Meinung dazu hören? Und jetzt sage ich dir noch was. Einfach umstellen auf tagesaktiv ist nicht so leicht. Der Jagddruck hat die Schweine verändert. Die waren mal tagaktiv. Kannst du dir das vorstellen? Du hast dich doch mit denen rumgesuhlt. Was soll das denn jetzt? Also wirklich, bleib mal stehen. Das darf nicht wahr sein. Also... Stehen bleiben, Hans! Weißt du, dass die Schweine auch als Trüffelschweine benutzt werden und man kann die auch für... Ich kann's nicht mehr hören. Kafalifa. Ach. Dralle Rüssel raus, dein Typ ist gefragt. In der Euphorie des ersten Sozialkontakts... Polifuf. Probiert Heinz die Wirkung des von Frikativen geprägten ungarischen Skrofa-Dialekts. Tofi? Daraufhin erscheint die Leitbache Flecker. Na, Schweine-Heinz, brauchst du mal wieder eine Lektion? Oh, Chefin persönlich. Kofolifo. Hallihallo. Was hast du denn? Komm doch mal her, meine Dicke. Komm. Dicke. So, hier. Alles für dich. Futter, Futter. Ach, willst du gar nicht? Was willst du denn? Was ach, Dickerchen. Du willst schmusen. Von wegen. Was gibt's denn sowas? Ich werd... Flecker, die Leit- oder Führungsbache, lässt sich direkt vor Heinz nieder und gibt ihm zu verstehen, dass er sie zu putzen hat. Komm, so, so ist... Das ist der Ritterschlag. Ja, Fein, ich putz dich. Heinz ist aufgenommen in die Rotte. Die Grenze zum Tier ist überwunden. Vorsichtig! An diesem Tag kehrt er nicht mehr nach Hause zurück. Verdammte Zecke! Erschöpft bleibt er bei seiner Rotte, zieht mit ihr durchs Revier, stößt sich in der Dunkelheit den Kopf, verliert seine Brille und schläft am frühen Morgen selig zwischen den Bachen ein. So, wer ist jetzt dran? Ich. Du warst... Ich. Ja, Vorsicht. Wir pflegen einander. Das sind wir uns schuldig. So, wer ist jetzt dran? Ich. Ab sofort muss Heinz alle höherrangigen Bachen putzen. Salat. Nee, euch muss ich ja gar nicht. Nicht nur die Leitbache. Ich. Nee, weiter oben bitte. Oh. Ach, Mann. Jetzt ich. Und du auch noch. Na los. Jetzt sollte es immerhin noch. 2 Jahre dauern, bis die erste Wache meine Anwesenheit im Wurfkessel duldete und ich neugeborene Frischlinge auf meine Stimme prägen konnte. Richtig. Man ist natürlich irgendwie geschmeichelt. Plötzlich darf ich ganz dicht ran anflecken und ihr die schwarze Krallenpunkt. Und doch war Heinz noch nicht zufrieden mit seiner Leistung. Es reichte ihm nicht, allgemeine Aufnahme in die Rotte gefunden zu haben, irgendwo mittendrin. Er wollte in der Hierarchie an die oberste Stelle. Leitbache. Das hat noch keiner geschafft. Putzen sollst du, du Knallkopf, nicht kuscheln. Du musst mal den Dreck von den anderen wegputzen. Was hast du denn? Heinz? Verstanden? Was willst du denn? Wer bei uns dabei sein will, kümmert sich auch mal um die Schwarten der anderen. Ja, es ist ja gut. Ich war schon. Heinz? Oh. Ich glaube, ich spinne. Hier, Leute, Zecke. Vorsichtig. Seit 15 Jahren kämpfe ich darum, dass er mir abends ein wenig den Rücken krault und so eine Wildschweinolle haut sich vor ihm hin und er beginnt eine Massage. Na, warte. Während Heinz sich von den Strapazen der Forschung erholt, schneidet Uschi sich ein Büschel Schamhaare ab. So, hier noch ein Büschel. Schnippelt sie kurz und klein. Ach, das kann auch weg. Und bürstet sie heimlich in die Hose ein, die ihr Mann seit Monaten bei den Schweinen trägt. So, mal sehen, wie das ankommt. Futter, Leute, eins ist arrivé. Uckflo, Fidi, Wibu. Sei herzlich gegrüßt, Führungsbacher. Hallo, eins. Was hast du denn? Prisma. Müffelt aber was komisch, Dicke. Ist ja. Komm, meine Dicke, komm. Der Mais auch. Was ist das denn für ein Duft? Oh lala. Kinder, was ist denn mit euch los? An Film ist heute gar nicht zu denken. Guten Appetit. Gib mir von der. Hey, gib mir von der Box. Ey, das riecht nach. Aber nicht von uns. Ich sag mal, da stimmt was nicht. Ja, würde ich auch sagen. Wenn gleich der Geruch nicht durchweg unangenehm ist. Ist auf jeden Fall neu. Kitzelt im Rüssel. Und nicht von uns. Was ist denn los? Was habt ihr denn heute? Komm, meine Dicke, komm. Was soll das denn jetzt? Gib mir von der Hose, Dralle. Ja, jetzt ist aber mobil, ihr Kinders. Habt ihr Frühlingsgriffschüle oder was? So eine verrückte Bande. Boah, ey. Kommt mal hierher. Hier hinten ist voll der Duft. Wo hat denn der Heinz gebraten? In den Laden bringen, vielleicht doch die Leibwache vom Sockel stoßen, die durch den Ton an. Heinzchen, alles gut? So, Janke? Ja. Wir haben heute einen Ausflug gemacht, waren an der Sule. Und dann am Malbaum. Ja. Ist doch immer so. Ich kenne dich gar nicht wieder. Irgendwas Neues erforscht? Nee, soweit. Alles gut. So, Janke? Ja, ja. So, ja, klar. Ist doch interessant. Die Schweine gehen erst zur Sule, panieren sich im Schlamm und dann schubbern sie das ab am Mahlbaum. Gibt's da eigentlich Regeln? Was schubbern die wo? Der Mahlbaum. Der Mahlbaum? Der Schubberbaum. Weiß ich schon. Ja, der Mahlbaum. Muss ich mir nicht erzählen. Wieso fragst du dann? Kann ich nicht wissen, dass du weißt, dass die Wildschweine wissen, dass man sich nicht einfach so an irgendeinem Baum schubbert. Sondern? Die laufen bis zu ihrem Mahlbaum. Wo eine Sule, ist der Mahlbaum nicht weit. Uschi. Jetzt mach mal vor. Schubbert? Das Sofa hier. Könntest du dir vorstellen, dass das Sofa jetzt hier, warte, der Mahlbaum ist? Ja, und weiter? Du bist die Leitbache. Schubber dich doch mal. Ja, gut. Jetzt mal runter in den Vierfüßler. Schubbern, das Kommerzieren, ja? Du meinst miteinander sprechen? Ja. Eine Nachricht hinterlassen? Richtig. Ich war hier, steht in der Nachricht. Erster Teil, Duftnachricht. Zweiter Teil, mir geht's gut oder ich bin scharf oder demnächst Zyklus, Mädels. Zyklus, Mädels kann natürlich nur von der Leitbache abgegeben werden. Wieso? Hast du selbst rausgefunden, dass die vorgibt, wann gerauscht wird? Richtig. Die schaltet doch alle Weiber gleich. So, hier, gucken. Hier ist die äußere Seite vom Sofa. Ist die Schubberseite. Nicht von allen Seiten beschubbern, ne? Verstanden? Ja, verstanden. So, ich komme jetzt von der Sule. Was schubber ich zuerst? Will ich hinten, die Flanke hinten. Um die gut durchzuschubbern, muss ich mich 15 cm Abstand gegen den Mahlbaum lehnen. Und dann fange ich an zu wackeln. Sie, das ist herrlich, wenn du so mit dem Po wackelst. Ja, schubber doch auch mal, komm. So geht das. Ne? Aber... Das folgt natürlich alles Schweineregeln und Schweineausnahmen. Das, ja, das ist beim Hahn- und Kotplatz nicht anders. Wo? Was? Auf dem Kot- und Hahnplatz, so heißt die Toilette. Ach ja, richtig, stimmt. Nicht von allen Seiten beschubbern, verstanden? Komm, meine Digge, komm. Na, Dralle, gut gefuttert. Alte Ratte. Das nervt. Spielt sich mal wieder mächtig auf, der Autofahrer. Hier. Komm, Dralle, komm. Nee, will ich nicht. Finger weg von Dralle, verstanden? Tanzt dann auf der Nase rum, das Männchen. Na, nu komm. Muss ich doch mal wieder dazwischen funken. Versteht der sonst gar nicht. Mit seinem Mais. Warum zögere ich? Los. Also auf ihn. Auf ihn. Los geht's. Los geht's. Attacke. Attacke! Hey. Was ist das denn? Na, lass das. Da kneift er den Hintern zusammen. Hilfe! Kommen Sie hinter von Zingerangriffe. Pass mal auf, Mutti. Hilfe! Ist der groß. Hilfe! Heinz wendet sich mitten im Lauf um, reißt die Arme hoch und rennt Flecker entgegen. Hilfe! Puh, das ist mir zu heftig, nee. Ich geb klein bei. Mach du es, Großer. Die Leitwache senkt den Bürzel und schleicht zur Seite davon. Die neue Führungsbache heißt von heute an Heinz. So, alle mal mitkommen. Wir gehen jetzt zur Sule. Nicht trödeln da hinten, aufschließen. Aufschließen. Aufschließen. Aufschließen. Aufschließen. Aufschließen. Kompanie, stillgestanden. Und ab in den Schlamm. Genossen. Ab in den Schlamm. Ab in den Schlamm. Ab in den Schlamm. Ab in den Schlamm. Schlamm, Schlamm. Heinz? Heinzchen, alles gut? Jetzt weißt du wieder nicht, was du sagen sollst. Und ich... Was? Na, ich wollte gerade... Ein kleines Mädchen haben? Und einen Doktortitel? Und Mitglied der Akademie der Wissenschaften werden? Tofi... Das ist ganz schön viel, was du da willst. Denn eigentlich bist du nur ein kleiner Elektriker. Drummeister. und Führungsbach. Heinz, müssen wir vielleicht mal zu Dr. Grundmann? Was? Heinz? Heinz? Einen meiner größten Erfolge feierte ich erst im 5. Jahr meines Lebens als Suskofer. Da gelang es mir als erstem Menschen überhaupt, bei der Geburt von Frischlingen mit im Wurfkessel zu sitzen. So heißt das Wochenbett. Ein Haufen aus trockenem Gras, Moos und dünnen Zweigen, unter denen sich das Wildschwein reinschiebt wie unter eine Decke. Ich habe mich dazu gesetzt, die Bache gebar, und ich konnte die Frischlinge sofort auf meine Stimme prägen. Hallo? Hallo? Heinz, hier. Okay. Dann ist er mal 10 Stunden nicht da gewesen und alle gleich. Kommt er nochmal? Oder war es das jetzt? Wer? Der Heinz. Also Kinder, hört zu. Unser Eins denkt naturgemäß immer an das Schlimmste. Das ist normal. Hütte! Hütte! Nee. Ja, was? Wir wussten schon, der ist bald zurück. Also ich wusste es nicht. Und ist er ja irgendwann auch nicht. Was? Nicht wiedergekommen, der Heinz. Aber wieso eigentlich nicht? Forschung abgeschlossen. Die Forstwissenschaft Eberswalde wollte von mir jahrelang nichts wissen. Die saßen da auf dem hohen Thron. Da kamst du nicht ran. Dann habe ich mich an Leipzig gewonnen. Kontakte geknüpft. Und siehe da, die Sachsen hatten schon selbst ein Auge auf mich geworfen. Wegen der Firma. Deswegen also dort mein Werk eingereicht, meine Forschungsarbeit zum Sozialleben unserer heimischen Skrovas. Das gab dann nach 15 Jahren endlich die Doktorwürde. Dann die ganzen Vortragsreisen in alle Richtungen, auch Anfragen von den Hegeringen im Westen, aus dem westlichen Ausland. Da blieb keine Zeit mehr für die tägliche Betreuung der Rotten. Aus einer waren nach 8 Jahren Betreuung 3 Rotten geworden. Mit insgesamt 120 Sauen. Das war dann alles ein bisschen viel und nicht mehr zu schaffen mit Lehre, Forschung, Radio und Fernsehen. Eine Zeit lang ist meine Frau noch eingesprungen. Aber das war dann von ihr auch nicht mehr zu leisten. Sie arbeitet ja noch im Stellwerk. Ja? Ja. Früher war ich Jäger. Du bist immer noch Jäger, nur dass du dich nicht mehr ums Abendbrot kümmerst. Tja. Ergebnis der Gespräche mit Heinz? Verhaltensbiologische Untersuchungen an europäischen Wildschweinen sowie verwilderten Hausschweinen und Schlussfolgerungen für die praktische Schweineproduktion. Die Sau, die... Vielleicht arbeitet er jetzt in der Schweineproduktion. Oder ist schon selber Wurst. meine dicke ich suis eins. Schweineheinz. Hörspiel von Hermann Bohlen. Es spielten Schweineheinz, Heiko Pinkowski, Uschi, Steffi Kühnert, Leitbache, Brigitte Grotum, Skeptisches Schwein, Kathleen Gavlich, Nörgelschwein, Anna Böttcher, Dralleschwein, Annette Strasser, Frischling A, Bettina Kurt, Frischling B, Mira Parteke, weitere Frischlinge, Toni und Ruby Lorenz. Erzähler Hermann Bohlen. Ton und Technik Andreas Stoffels und Jan Fraune. Regieassistenz Stefanie Heim. Regie Judith Lorenz und Hermann Bohlen. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2017. Leider stimmt das Ende dieses Hörspiels ziemlich melancholisch, aber das ist nur zu realistisch. Wenn Sie Schweineheinz nochmals hören oder weiterempfehlen möchten, so suchen Sie einfach hörspiel-und-feature.de auf. Hier können Sie unsere Produktion nachhören. Wir haben jetzt noch 9 Minuten Zeit, um Sie auf unsere Neuproduktion aufmerksam zu machen, die Sie am nächsten Mittwoch, das ist der 20. Februar, um 21.30 Uhr hier im Deutschlandfunk Kultur hören können. Kosmos einer Kleingartenkolonie. Ein Produktionsbericht von Anke Beims zu dem Hörspiel Die Rofe. Die Rofe ist das 4. Hörspiel, das Redakteurin Stefanie Hoster von Matthias Caro produziert. Matthias Caro hat immer großes Interesse als Autor bei allen Stücken, die ich mit ihm gemacht habe, an Randfiguren der Gesellschaft, also Leute, die so ein bisschen abrutschen oder sehr sonderbar sind. Also die zwei Möglichkeiten gibt es. Also er interessiert sich nicht für den Alltag der herkömmlichen Leute, sondern es sind immer Leute, die aus einem Alltag kommen, aber nicht mehr richtig darin leben. Meist sind es außergewöhnliche Orte, die Matthias Caro interessieren und die dazu führen, dass er anfängt, ein Hörspiel zu schreiben. Orte sind Ausgangspunkte seiner Stücke. Die setzen sich natürlich aus verschiedensten Orten zusammen. Den Ort, den ich am Ende beschreibe, den gibt es so. Also kann es, in dem Falle ist es nicht so. Es ist aus verschiedensten Bruchstücken zusammengesetzt. In der Hoffnung, dass es am Ende konsistent wirkt wie ein Ort, natürlich, den es gibt. Den muss es geben. Sonst ist es schiefgegangen. In diesem Falle ist es eine Kleingartenkolonie. Das ist ein Kosmos, der in sich sehr geschlossen ist. Durchlässig zwar, aber sehr eigene Regeln, Gesetze hat, Abgrenzungen, die ich spannend finde, weil ich sie erstmal verstehen muss, mir eine Position suchen muss, die noch nicht festgelegt ist in diesem Falle. Das hat mir hier Spaß gemacht, also, oder das war mein Interesse. Ich glaube, dieser Ort, gekoppelt an das Bild von Rasenmähen, was mich extrem interessiert, es hat was sehr Meditatives, diese Art von Bahnziehen, je nachdem, was für ein Rasenmäher man benutzt. Als ein Bild, was mir für das Stück wichtig war, was nur, glaube ich, eine kleine Fußnote am Ende eigentlich ist, aber eine Keimzelle für das ganze Stück im Endeffekt war eine Figur, die in einer Kleingartenkolonie Rasen mäht. Sehr gewissenhaft, fast britisch. Steffen Moratz führt bei dem Hörspiel Regie. Jeder hat da so eine vage Vorstellung vielleicht, wie die Leute dort leben oder überhaupt, dass es Leute gibt, die so leben. Aber meistens bleibt es dann auch bei diesem so Blick über den Zaun. Viel mehr ist es eben nicht, ne, den man so kennt, wenn man da mal mit dem Fahrrad langfährt oder wie auch immer. Aber dass da sozusagen eine Parallelwelt, weiß nicht, ob man das so weit sagen sollte, aber dass diese eben so existiert, da schafft dieses Stück eben irgendwie auch so einen Blick für zu öffnen, der auf der anderen Seite dann auch wiederum gar nicht so fremd ist. Seine Geschichten und seine Figuren haben ein eigenartiges Leben, ein ungewöhnliches Leben. Und er hat auch eine sehr schöne und auch gekonnte Neigung zur Groteske. Also das ist ja doch sehr oft sehr witzig, ohne dass man richtig schallend lachen müsste. Und ich finde, er hat eben auch eine sehr gute Beobachtung von Menschen, selbst wenn die nicht so vorkommen, wie man sie normalerweise zeichnet. Wie leben diese Leute zusammen? Das funktioniert ähnlich wie in einer Stadt, aber auch ganz anders. Die Probleme sind andere, oft sehr viel konkreter, glaube ich. Von wie besorge ich Essen, wie komme ich überhaupt an Geld? Die haben oft keine Konten, manchmal ja, manchmal nein. Aber es gibt, glaube ich, von dem, was ich festgestellt habe, ähnliche Strukturen von Hierarchien, von Abgrenzungen. Die Frau, um die es hier geht, die genannt wird Bojana, tritt ja gar nicht auf. Diese Figur wird von unterschiedlichen Menschen, die sie gekannt haben, rekonstruiert. Sie ist zu dem Zeitpunkt, in dem diese Menschen reden, meistens schon tot. Es gibt aber auch Szenen, wo sie noch nicht tot ist. Da gibt es zum Beispiel Philipp, Bojanas Sohn, der bei seiner Tante aufgewachsen ist. Philipp begibt sich mit seiner Tante auf die Suche nach ihr. Also nicht wirklich auf die Suche nach ihr, sondern nach ihrer Geschichte, weil da viele offene Stellen für ihn sind. Er weiß, dass sie gestorben ist. Er weiß ungefähr wie, aber auch nicht ganz genau. Er weiß auch über seine Tante ein bisschen was aus ihrem Leben, aus ihren Stationen, wo sie am Ende gelebt hat, eben in dieser sogenannten Rofe. Und trotzdem bleiben da viele Leerstellen. Auf der Rofe, einer verwilderten Kleingartenkolonie, wohnen auch Agnes, Walter und Bruns. Der Umgang der Bewohner untereinander scheint mitunter hart. Ich finde auch, es ist sehr hart in manchen Momenten, von dem, wie ich das Stück selbst gelesen habe, und in manchen Momenten auch urkomisch. Also ich glaube, dass es auch das ist, was mich interessiert. Also ich, als Katalysator brauche ich diese Momente, und auch glaube ich, dass es Teil von diesem Leben dort ist und nicht nur dort, dass eine bestimmte Art von Humor und gerade dort der Humor bei diesen Leuten oft unschlagbar tough und präzise ist. Aber das halte ich für notwendig. Einfach nur ein Stück über die, nur über die Abgründe würde mich nicht interessieren. Da bleibt einerseits vieles offen, aber andererseits habe ich schon ein Gefühl, dass ich die Leute irgendwie kennenlerne. Und das liegt natürlich in erster Linie an der Sprache, wie Varro mit der Sprache umgeht. Das heißt, unterschwellig Konflikte aufscheinen lässt, ohne dass sie wirklich ausgetragen werden. Letzten Endes ist es auch gar nicht wichtig, ob einem diese Frau sympathisch ist oder nicht. Das finde ich übrigens auch eine Qualität. Also Caro schreibt oft Leute, die einem wirklich nicht sympathisch sind. Darum geht es nämlich nicht. Das müssen nicht Menschen wie du und ich sein oder irgend sowas. Davon gibt es ja genug von solchen Stoffen. Gerade diese Szenen mit Agnes und Walter, die mir sehr gut gefallen, da denkt man, wenn man das erst so liest, da denkt man, die streiten sich die ganze Zeit. Aber man muss dann natürlich auch drin entdecken, dass die sich auch lieben oder dass die trotzdem durch alle Misslichkeiten und alle Lebensumstände, die sie vielleicht umhergetrieben haben, von denen wir ja nichts wirklich Handgreifliches erfahren, aber dass sie trotzdem auch zusammengekettet haben ein Leben lang. Und auch jetzt eben in diesem, ja, für sie stellt es sich ja wie ein Endpunkt dar. Das muss es ja vielleicht nicht sein. Aber dass sie eben trotzdem zusammen sind und dass da natürlich auch so eine raue Zärtlichkeit wichtig ist in so einer Konstellation. Auch wenn Agnes und Walter immer noch ein Paar sind, das Bett teilt sie lieber mit dem Nachbarn. Hier ein Mitschnitt aus den Aufnahmen für die Hörspielproduktion. Brianna? Ja, die Hildrud Arnsberg. Ich weiß, wen du meinst. War die mal hier bei dir? Vor dem Brand war das noch. So. Danach war sie auch tot. Ja, jedenfalls war dein Walter gerade dabei, den Rasenmäher für den nächsten Tag zu bürsten und zu ölen, wie immer. Da stand sie plötzlich neben mir am Zaun. Du warst wohl in der Stadt. Die Hexe Bojana stand also ganz zufällig an deinem Zaun. Oh, fang jetzt bitte nicht wieder von ihren nackten Füßen an. Dreckige Füße. Meinetwegen dreckig. Bojanas Dreck, der bis heute an deinen Lippen klebt? Ich habe sie nur einmal geküsst. Und außerdem bin ich nicht dein Mann. Kosmos einer Kleingartenkolonie. Ein Produktionsbericht von Anke Beims zu dem Hörspiel Die Rofe. Interviews mit Stefanie Hoster, Matthias Caro und Steffen Moratz. Im Mitschnitt die Schauspieler Eva Weißenborn als Agnes und Martin Reik als Bruns. Mit Originalmusik aus dem Hörspiel Die Rofe von Daniel Kaiser. Ton Christiane Neumann. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2019.